Ein anderer Vorschlag charakterisiert konservativ über das Merkmal Altes bewahren. Doch das ist ebenfalls wenig hilfreich. Denn was als alt oder traditionell in einem Land gilt, schwankt bekanntlich stark. So würde das Paradox entstehen, dass zwei Menschen konservativ sind, obwohl sie gegenteilige Auffassungen vertreten. Eine holländische Soziologieprofessorin will den Status quo in ihrem Land ja ebenso bewahren wie ein saudischer Imam in seinem. Wie der Ausdruck progressiv ist auch konservativ zwar ein relationaler Begriff, man kann ihn also immer nur mit Bezug auf die Gegenposition verstehen. Gleichzeitig ist es sinnvoll, ihn nicht rein relational zu verstehen, sondern ihn an unabhängig kennzeichnenden Merkmalen festzumachen. Vielleicht kann man das Alte oder die Tradition ja inhaltlich näher bestimmen. Der Philosoph Peter Sloterdijk hat in einem Spiegel-Interview seinen Konservativismus prozessual definiert und an zivilisatorischen Errungenschaften wie dem Rechtsstaat oder dem Sozialstaat festgemacht. Doch auch das trivialisiert den Begriff, denn es macht aus jedem Europäer einen Konservativen. Wer will schon den Rechtsstaat aufgeben? Die Definition schließt auch den US-amerikanischen Konservatismus aus, der traditionell den Sozialstaat ablehnt. Und Sloterdijks Definition verfehlt die Fakten. Denn je individualistischer und progressiver die Kulturen sind, desto besser ist es in ihnen um den Rechtsstaat und den Sozialstaat bestellt, und zwar weltweit.